Nach einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Tongilus berief die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Bakune-Regierung am 23. Februar im Kulturhaus Sejong in Seoul eine Pressekonferenz ein und erklärte den Beginn der 48-Stunden-Notaktion für Amtsenthebung und Verhaftung von Bakune und für die Verlängerung der Untersuchungszeit der Sonderstaatsanwaltschaft. Nach der Pressekonferenz ging die Organisation zum Demonstrationsmarsch zum Regierungshauptgebäude und Verfassungsgericht über und forderte die Verlängerung der Untersuchungszeit der Sonderstaatsanwaltschaft und ein baldiges Urteil für die Amtsenthebung der Präsidentin. Ihr schlossen sich die Jugendlichen, Studenten, Arbeiter und Massen verschiedener Kreise und Schichten an. Die südkoreanische Internetzeitung Minsungye Seori brachte am 22. Februar einen Artikel mit der Forderung nach der Verlängerung der Ermittlungszeit der Sonderstaatsanwaltschaft für die Regierungsskandalaffäre um Park Geun-hye und Choi Soon-sil.